In Wirklichkeit ist Olaf Knudsen kein SS-Agent, sondern der konspirative Betreiber des Freiheitssenders. Das Rendezvous im Bootshaus wird für die SS-Leute beim Showdown zur tödlichen Falle. Das Hörspiel wurde Anfang 1943 erstmals ausgestrahlt. Es war die letzte größere Regiearbeit von Ernst Josef Aufricht für die Reihe We Fight Back. Der 1898 im oberschlesischen Beuthen geborene Aufricht hatte 1928 in seinem Theater am Berliner Schiffbauerdamm Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper uraufgeführt. Schon kurz nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten war er zunächst in die Schweiz und dann nach Paris geflüchtet. Nach der Besetzung Frankreichs durch deutsche Truppen emigrierte er weiter in die USA, wo er aber nur schwer Fuß fassen konnte. Die Idee für die Hörspiele stammte von ihm. Er gab sie auch in Auftrag. Aufricht hatte bemerkt, dass in den deutschen Gemeinschaften von New York, Chicago, Milwaukee und anderen Städten die deutschstämmigen Amerikaner in ihrer Mehrzahl stolz auf die großen Erfolge von Hitler und Verehrer des Nationalsozialismus waren. Über eine dieser Gruppen schreibt Aufricht: Ihre Führer hießen Kuhn und Viereck. Sie bildeten SA-Leute in brauner Uniform aus. Der Eintritt der Vereinigten Staaten in diesen Krieg machte dem Spuk ein Ende. Man wurde vorsichtig und zeigte sich als braver Demokrat. Ich hatte eine Idee, mich im Krieg nützlich zu machen. Die Unentschiedenen durch 8 Radiostationen, die in deutscher Sprache sendeten, zu erreichen und politisch aufzuklären, sah ich als meine Aufgabe an. Unterstützung erhielt er dabei von Manfred George, dem Chefredakteur der deutschsprachigen Zeitschrift Aufbau, der auch die damals größte von amerikanisch-jüdischen Organisationen gesponserte Radiostation in den USA leitete. Trotz der Attraktivität der Programme gab Aufricht schon nach kurzer Zeit auf. Als die Sendung monatelang lief, erfuhr ich durch eine Rundfrage, dass die Deutsch-Amerikaner das Radio abstellten, wenn unsere Sendung We Fight Back von unserem Sprecher angesagt wurde. Unser vermeintliches Publikum bewunderte die Erfolge Hitlers und wollte keine Defätisten anhören. Es war das letzte Mal, dass ich mich als Aufklärer versuchte. Die Sendereihe We Fight Back, die ein Gegengewicht zu den auf Kurzwelle ausgestrahlten Propagandasendungen aus Deutschland schaffen sollte, war im Auftrag des staatlichen Office of War Information von der privaten Rundfunkstation WHOW produziert worden, die sich fast ausschließlich aus Werbeeinnahmen finanzierte und einen starken Mittelwellensender im Raum New York betrieb. Der Sender strahlte Programme in verschiedenen Sprachen aus, darunter auch bis zu 10 Stunden pro Woche in Deutsch, die meist von deutschen Emigranten gestaltet wurden. Bis zum Kriegseintritt der USA hatten auch bekennende Nationalsozialisten über einzelne dieser kleinen Binnensender die Möglichkeit, entweder Sendezeit zu kaufen oder gar als Redakteure die Programmausrichtung zu bestimmen. Andererseits standen die kleinen Networks auch deutschen Emigranten offen, die, wenn über Kurzwelle gesendet wurde, fast überall auf der Welt zu hören waren.